Ein erfolgreicher Vorstoß der 7. Armee unter General von Boehn erreicht am 9. April zur besseren Sicherung des linken Flügels der 18. Armee die Ailette. Für einen neuen Großangriff wählt die oberste Heeresleitung das Gebiet der Lys-Niederung. Sie darf sich nicht durch zu langes Rasten die Initiative entgleiten und in die verlustreiche, stets gefährliche Abwehrschlacht werfen lassen. So rollt alles verfügbare Heeresgerät nach dem Norden. Am 9. April durchbricht hier die 6. Armee unter General von Quast zwischen La Bassée und Armentières die englisch-portugiesischen Stellungen in der Lys-Niederung und erobert am 11. April Armentières, später auch Bailleul. Die 4. Armee, die bald nach der 6. zum Angriff antritt, gewinnt im Ypernbogen Raum und bemächtigt sich nach fortgesetzten Kämpfen am 25. April der beherrschenden Höhe des Kemmel. Dann aber ist die Kraft auch dieses Schlages gegen den inzwischen gewaltig verstärkten Feind erschöpft. Die Armeen werden in die Abwehr befohlen. Ihr Angriff hat trotz seines Raumgewinns in der Höchstausdehnung von 19 Kilometern die Hoffnung der obersten Heeresleitung nicht zu erfüllen vermocht. Weder hier noch an der Somme kann in der nächsten Zeit ein Angriff erfolgen, da die feindlichen Kräfte an diesen Fronten zu dicht massiert sind. Die oberste Heeresleitung sucht ihren nächsten taktischen Erfolg im Raum des Damenweges und von Reims, also an der Herzstelle der französischen Front. Hier werden die 18., 7. und 1. Armee der Heeresgruppe des deutschen Kronprinzen angreifen. Leider kann der Stoß aus Mangel an Angriffsmitteln nicht gleichzeitig erfolgen. Er wird am 27. Mai zwischen Foxolain und Savigneul durch die 7. und die 1. Armee mit großer Wucht begonnen, rasch wird der Damenweg genommen, die Aisne überschritten und am 29. sind bereits Soissons und Fismes in der Hand der Sieger. Am 30. Mai, also am 4. Tage der Offensive, ist zwischen Château Thierry und Dormans der Flusslauf der Marne erreicht. Der Feind hat eine empfindliche Niederlage erlitten und 65.000 Gefangene verloren, während die deutschen Verluste sehr mäßig sind. Da die 1. Armee am Bergwald südwestlich von Reims ihre unüberwindliche Schranke findet, bleibt das volle Ausreifen des glänzenden Angriffs versagt. Der Angriff der 18. Armee, erst am 9. Juni in Richtung der Compiègne durchgeführt, erreicht nur eine Tiefe von 12 Kilometern und kann die weit vorgedrungene und deshalb, sowie die Natur des Geländes in ihren Nachschubmöglichkeiten sehr schwierig gestellte 7. Armee nicht entlasten. Der zweite große Westangriff ist beendet, ohne dass der taktische Sieg zur kriegsentscheidenden Operation herausgereift wäre. Will man das Gesetz des Handelns weiter in der Hand behalten, dann muss ein dritter Angriff vorbereitet werden. Allein das Kräfteverhältnis hat sich bereits verschlechtert. Wohl musste die Entente im Argonner Wald auch italienische Divisionen einsetzen, aber ihre Verluste sind bei weitem ausgeglichen durch die fortgesetzt, trotz der U-Boote in Europa landenden Heeresmassen der Amerikaner. Für die deutsche Heeresleitung aber stellt sich die Ersatzfrage immer schwieriger. Die Reichsregierung ist zu wenig energisch, im Hinterland wimmelt es von Drückebergern und Deserteuren, deren Zahl sich nach einer ernstzunehmenden Schätzung auf 500.000 Mann belaufen haben soll. Die Gefechtsstärken der deutschen Divisionen beginnen immer mehr zu sinken. Auch die spanische Grippe, eine besonders gefährliche Form der Grippe, räumt empfindlich unter den Kämpfern auf. So blickt der Generalquartiermeister mit Spannung nach der Südwestfront, wo Mitte Juni der mehrmals verschobene österreichische Angriff erfolgen soll, dessen Gelingen eine sofortige Entlastung der Westfront bedeutet. Reichlich spät tritt das österreichisch-ungarische Heer zu seinem großen Schlage an. Wieder hat man in die Angriffsbewegung die verhängnisvollen 7 Gemeinden einbezogen und wieder muss man darum auf den Eintritt der Schneeschmelze warten. Die Vorbereitungen sind unzulänglich genug, besonders für die große Aufgabe des Flussübergangs im Angesicht des Feindes. Das K&K-Heer greift auch nicht mit geballter Kraft an, sondern verteilt den Angriff auf mehrere weit auseinanderliegende Armeen. Die ehrgeizigen Anträge der österreichischen Heeresgruppenkommandanten haben sich gegen den Chef des Generalstabes durchzusetzen vermocht. Artillerie und die übrigen Angriffsmittel werden auf diese Art unnötig zerteilt. angegriffen wird am Tonalepass, in den 7 Gemeinden, vor allem beiderseits der Brenta und am heiß umstrittenen Monte Grappa. Angegriffen wird der vereinzelt westlich der Piave aufragende Montello und wie hier über das Hindernis des Stromes hinweg, so auch vorwärts Oderzo und bei Caposilo. Die altbewährte Artillerie vermag am 15. Juli den angreifenden Truppen nur wenig Unterstützung zu gewähren, die Munition soll versagt haben. Das Fliegermaterial erweist sich als minderwertig. Der Angriff erzielt in den 7 Gemeinden nur am blutgetränkten Monte di Valbella bescheidenen Gewinn, aber es gelingt nicht, den Monte Grappa zu nehmen. Die Gruppe des Generals Geuginger vermag in energischem Zugreifen am Montello Fuß zu fassen, ebenso wie es am Unterlauf des Flusses gelingt, die Piave zu überschreiten. Aber man kann nirgends die errungenen Anfangserfolge zur Schlachtentscheidung ausbauen, nirgends den Einbruch zum Durchbruch vollenden. Hochwasser erschwert den Nachschub und die Unterstützung für die über den Fluss gegangenen Kräfte. Unverantwortlich mangelt es an Brückenmaterial, so dass nichts anderes übrig bleibt, als die tapferen Truppen zurückzunehmen. Der Eindruck dieses Ergebnisses ist niederschmetternd. Mann und Offiziere sagen sich, dass eine Wiederholung des Kampfes nicht mehr stattfinden kann. Das Schlachtenglück ist verscherzt. Die Stimmung findet bald in Meutereien aus dem Hinterlande eintreffender Marschbataillone ihren Ausdruck. Die österreichisch-ungarischen Armeen werden von da ab mit dem bitteren Gefühl in ihren Stellungen ausharren müssen, zum Warten gezwungen zu sein, bis der Feind seine Stunde für gekommen erachtet, um seinerseits mit überlegenen Kräften anzugreifen. Die schweren Opfer waren vergebens. Wenn eine Zeit darauf der Kaiser dem Feldmarschall Konrad, dessen Heeresgruppe erfolglos in den 7 Gemeinden angegriffen hat, den Abschied erteilt, so ist damit der hochverdiente General ungerecht der öffentlichen Meinung zum Opfer gebracht worden, die durch das Scheitern der Offensive auf das Äußerste erregt ist. Die Stimmung, besonders in der deutschen Bevölkerung Österreichs, richtet sich bereits stark gegen den Kaiser und seine französische Gemahlin, der vom Volksmund alsbald die verräterische Bekanntgabe der Angriffspläne an den Feind zum Vorwurf gemacht wird. Tatsache ist, dass der Angriff den Gegner nicht unvorbereitet getroffen hat.